DDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, heute sind wir sogar überpünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio Freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir hier in der Sendung live unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist Mike und Mike ist 33. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um meine Freundin. Ja, wir stehen jetzt kurz vor der Trennung und der Grund ist ihre, ja, in meinen Augen Tabletabhängigkeit. Wie lange wart ihr oder seid ihr schon zusammen? Wir sind jetzt 4 Jahre zusammen und ich muss dazu sagen, ich liebe sie sehr. Ja, ja. Bloß diese ganzen Medikamente. Was für eine Art von Tabletabhängigkeit ist das? Was nimmt Morphium. Sie an? Morphium. Morphium. Ist sie krank? Morphium, ja. Ja, sie hat mal eine Darm-OP gehabt im Jahre 2008 und das hat sich dann wohl entzündet und dann hat man mit dieser sogenannten Schmerztherapie begonnen, ja, um die Schmerzen in den Griff zu kriegen. Ist denn der Darm mittlerweile wieder in Ordnung? Nein, er ist mittlerweile sehr angegriffen. Jetzt ist aber Morbus Crohn ausgebrochen. Oh, schwere Darmerkrankung. Schwere Darmerkrankung, richtig. Das heißt, sie braucht auch eine gewisse Schmerzmedikamentation? Richtig, genau. Das braucht sie. Aber du sagst, aber so wie sie es jetzt einnimmt, ist es völlig übertrieben und wahnsinnig. Sie hat Mengen eingenommen. Ich sag mal, da könnte man Elefanten mit einschläfern. Ich habe einmal versehentlich ihre Tablette genommen. Das war aber nur eine Teledin-Tablette, das war noch drunter, weil ich tierische Kopfschmerzen hatte und ich habe meine falschen Tabletten gegriffen. Ja, und ich habe auf dem Sofa gelegen, als ob ich auf einem Herointrip bin, so auf dumm Deutsch gesagt. Und da habe ich mich gewundert, was sie an Menge verträgt. Also wenn diese Menge, die du da genommen hast, was ja offensichtlich das war kleine, auch nur eine Unterstufe. Genau, nur kleine Stufe war. Wie viel davon nimmt sie denn pro Tag ein? Also ich habe mit ihr gesprochen, weil sie nimmt am Tag 60 Milligramm Morphium ein. Kann ich jetzt so schlecht beurteilen. Klingt natürlich für Laien viel. Nein, das Problem ist einfach, sie hat sich sehr verändert dadurch. Ihre ganze Psyche hat sich geändert und wie gesagt, ich liebe sie sehr, bloß es ist für mich mittlerweile ein Spagat, das durchzuhalten. Weil aber nochmal die Frage, da kann man sich das besser vorstellen. Wenn diese Tablette, die du genommen hast, dich schon so umhaut, wie viele von diesen Tabletten nimmt sie am Tag? Ich kann es jetzt nicht genau sagen, das, was ich genommen habe mit dem Medikament, was sie selber hat, also jetzt nimmt, das habe ich nicht genommen. Das war nur eine Unterstufe davon. Das war die harmlose Form von dem. Ja, deswegen frage ich dich, wie viel sie davon nimmt, um mir eine Vorstellung zu machen, wie viel das ist. Das 3-4-fache. Ah ja, okay. 3-4-fache ungefähr, ja. Nimmt sie das denn auf eigene Initiative oder verschreibt ihr das jemand? Das sind die Ärzte, die ihr das alles reindrücken. Und sie ist jetzt in der sogenannten Schmerztherapie, die sie jetzt aber nach und nach abgebrochen hat, weil irgendwann hat sie auch gemerkt, es geht nicht mehr und hat sich an anderen Schmerztherapeuten gewandt, um das in den Griff zu kriegen. Das klappt alles nicht so, wie es eigentlich klappen soll. Das hat auch viele, sie müsste auch zum Psychologen. Ist deine Freundin, in deinem Alter? Bitte? Ist deine Freundin in deinem Alter? Ja, sie ist in meinem Alter. Ja. Richtig. Du sagst gerade, sie hat sich, also du bist 33, sie hat sich persönlichkeitsverändert. Was genau meinst Extrem. Du? Extrem. Ja, aggressiv. Wie kann ich es beschreiben? Sie lebt in ihrer eigenen kleinen Blase. Ein Arzt von ihr hat mir mal gesagt, ich habe das mal angesprochen beim Arzt, so hinten rum, wo sie dann raus war, dass ich das bemerkt habe. Und er sagt, das ist einfach, das ist so das typische Verhalten eines Menschen, der stoned ist, high ist von diesem Medikament. Mhm. Der stumpft ab. Der stumpft einfach ab. Meinte denn der Arzt, dass man die Medikamentendosis auch heruntersetzen könnte und ihr dann dennoch geholfen wäre? Ja. Das also man hat gesagt, es wäre quasi möglich, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber mit einer anderen Medikamentengabe, irgendwas anderes halt, statt dieses Staatenzeug. Will sie das? Ist ihr das Problem bewusst? Das, Domian, Das frage ich mich auch. Einerseits denke ich ja, dass es ihr bewusst ist, aber andererseits bringt sie irgendwo die Kraft nicht auf, das durchzustehen. Ihr wohnt zusammen? Nicht mehr. Nicht mehr? Ich habe mich zurückgezogen, denn es wird eine Tortur für mich mittlerweile. Mhm. Ich kann mit diesen ganzen Persönlichkeitsveränderungen echt nicht mehr um. Das ist. Aber ich gehe mir davon aus, dass du am Anfang mit ihr oder vielleicht jetzt auch immer noch darüber sprichst. Ja, natürlich, aber sie schiebt natürlich alles weg. Und vor allen Dingen, sie hat sich auch sehr hängen lassen, auch viel auf dem Sofa liegen und schlafen durch diese Medikamente halt. Mhm. Und was erwidert sie dir denn, wenn du das so äußerst, dass du auch irgendwie nicht mehr kannst? Ja, was sie mir erwidert, ist einfach, sie braucht diese Medikamente, um ihre Schmerzen zu überstehen. Die Schmerzen sind denke ich, sind auch wirklich da, weil es wurden bei ihr auch diese Erkrankung festgestellt. Okay, aber ein Arzt zumindest hat gesagt, dass man das auch in einer anderen Dosierung hinbekommt. Was sagt sie dazu? Natürlich. Ja, wie gesagt, die Therapie sollte Montag eigentlich losgehen, diese Medikamentenumstellung. Und ich habe sie auch ins Krankenhaus gebracht dazu, auf diese stationäre Therapie. Mhm. Und sie hat ja schon mal so eine Therapie gehabt. Achso, sie ist jetzt in einem Krankenhaus für eine Umstellung? Nein, sie hat sich gestern selber entlassen. Ach du je. Ja. Ach du je. Also das heißt, für dich ist das wieder ein Rückschlag? Ja. Wäre so eine Hoffnung gewesen, dass es jetzt vielleicht ein bisschen anders wird und das ist für dich ein Rückschlag? Korrekt. Es macht mich psychisch sehr fertig, da ich irgendwo ein riesiger Teil von mir schreit, du hast alles versucht, um dieser Frau zu helfen, aber jetzt kommt dein Selbstschutz, hör auf damit. Mhm. Das ist ein Teil von mir, der schreit. Ja. Aber der andere Teil schreit natürlich auch noch, es ist deine Freundin, du liebst sie. Und Wobei, ich kann dir das jetzt nicht antun, sie zu verlassen. Ich kann das nicht. Also, ja. Wobei du gerade einen guten Begriff benutzt hast, nämlich Selbstschutz. Das ist natürlich wirklich der Begriff, der irgendwann immer ins Spiel kommt, wenn man mit Menschen, so wie zum Beispiel jetzt deiner Freundin, in enger Verbindung steht. Korrekt. Da kann man natürlich, man versteht das, auch als Außenstehender, das ist eine Liebesbeziehung und man will natürlich auch in schweren Zeiten füreinander da sein. So sieht's aus. Das ist ja auch alles gut, aber du hast völlig recht, dass irgendwann auch ein Punkt kommt, wo man sagt, ich gehe jetzt auch damit vor die Hunde. Ich gehe dadurch auch mit vor die Hunde. Da hast du vollkommen recht, das ist so. Und da ist der Punkt wirklich zu sehen, den man dann finden muss für sich, der sicher absolut subjektiv ist, wo man sagt, jetzt gehe ich, jetzt kann ich nicht mehr. Ja, ich finde diesen Punkt aber leider Gottes nicht. Offensichtlich bist du aber, ich vermute aber schon, wie du mir das beschreibst, dass du kurz davor bist. Du bist schon mal ausgezogen. Ja, wir haben uns räumlich getrennt, auf jeden Fall. Ja. So, das ist ja schon mal ein erheblicher Schritt. Und so wie du mir das jetzt erzählst, spüre ich das, dass du eigentlich schon an dem Punkt angekommen bist. Ja, es bedrückt mich sehr, aber wie gesagt, da gibt es immer noch diesen kleinen Teil, mir sagt, bleib bei ihr, helf ihr. Ich glaube, dieser kleine Teil wird fast immer da sein, wenn man dann den großen Schritt wagt in einer solchen Konstellation. Das wäre komisch, wenn der nicht mehr da wäre. Natürlich. Du hast gerade zu mir gesagt, sie müsste eigentlich auch psychologische Hilfe benötigen. Ja, ja. Und sie weigert sich, das zu machen? Mein Gott, sie sagt mir immer, sie geht dahin und sie war auch letztes Mal schon, man muss dazu sagen, sie hat auch noch eine sehr schwere Vergangenheit gehabt, mit prügelnden Ehemann und. Ja, und ihr Leben ist nie einfach verlaufen und es wäre wirklich dringend notwendig. Und jetzt noch das obendrauf. So, und das heißt, seit Jahren macht sie das auch nicht. Was seit Jahren? Ja, seit Jahren geht sie nicht zu einem Psychologen. Nein. Ja, das muss man mal festhalten. Das ist schon vom Gewicht. Seit Jahren nicht und sie offensichtlich ist da auch kein großer Wille, dass sie, was die Medikamente anbelangt, sich umstellen lassen will. So. Ja, das kommt mittlerweile auch durch bei mir. Ja, genau. Und du hast sehr viel gemacht. Wie lange habt ihr zusammen gewohnt? Drei Jahre, richtig. Und zumal Leute treten an die ran, ja, und sagen, hör mal zu, es ist so, du veränderst dich extremst. Mhm. Tu was an dir. Wir mögen dich gerne. Mhm. Also das war schon so eine Art Intervention teilweise. Mhm. So, mit mehreren Leuten da zusammengesessen haben wir gesagt, wir mögen dich, ich sag, ich liebe dich, aber So und so. Das ist also klingt für mich wirklich dramatisch, Mike. Es ist ja letztendlich auch vergleichbar, sie ist in einer Medikamentensucht, es ist vergleichbar mit einer anderen Sucht. Und jede Sucht zieht einen Liebenden, einen Angehörigen immer mit runter. Man ist immer eine Weile da, das ist völlig klar. Ja. Also ich kann es dir jetzt auch nur so relativ abstrakt sagen, weil ich bin ja nicht genau in eurem Fall drin, aber dass ich das, ich finde es moralisch legitim, dann auch irgendwann zu sagen, ich kann nicht mehr, ich gehe. Mhm. Oder wir trennen uns zumindest für eine Weile gänzlich, bis du dich gefangen hast. Das finde ich völlig in Ordnung. Ja, leichter gesagt als getan. Ich weiß es, aber du wolltest ja nur mal eine Einschätzung sicher hören. Ja, natürlich, klar, logisch. Also das kann ich dir nur sagen, Mike. Also, aber Jürgen, da bist du nicht der Einzige, der mir das sagt, das sagen mir mehrere. Ja, aber vielleicht müssen es ganz viele sagen, bis du irgendwann dann auch den Schritt unternimmst. Ja, wie gesagt, kurz davor, also morgen wird sich nochmal ein kleines Gespräch ergeben. Und dann musst du eine Entscheidung treffen. Ich habe ihn gerade noch am Telefon klipp und klar gesagt, wir haben kurz vorher noch, ich habe noch mit ihr telefoniert. Ja. Ich habe ihr wirklich klipp und klar gesagt, sie ruft mich an und kommentiert mir das Fernsehprogramm quasi. Ich weiß nicht, was dieser Anruf soll. Und dann habe ich ihr klipp und klar gesagt, hör mal zu, wir sind am Punkt, da waren wir noch nie, sage ich. Und bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe bis oben stehen, ich kann selber nicht mehr. Okay. Meine Freizeit leidet, mein Beruf leidet darunter. Also, ich habe es dir klar gesagt, Mike, ich finde es legitim. Jetzt musst du es für dich entscheiden. Ja, natürlich. Ich wünsche dir eine gute Entscheidung und eine richtige Entscheidung. Ich glaube, aber du bist in der richtigen Richtung, glaube ich. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, Jürgen. Tschüss, danke. Tschüss, Mike. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Stefanie. Stefanie ist 45. Hallo, Stefanie. Ja, hallo. Stefanie. Ich bin was aufgeregt, aber gut, okay, das hörst du jetzt öfteren. Genau, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich hatte noch nie Sex. Mit 45? Mit 45, ja. Wie kommt das? Ja gut, ich denke mir vielleicht, in meiner Kindheit ist das begraben. Wir haben damals als Kinder eben halt mitbekommen, wie mein Vater halt meine Mutter vergewaltigt hat und das ist dann eben halt hängen geblieben. Und wie habt ihr das als Kinder mitgekriegt? Ja gut, von der Konstellation, wir hatten also eine Dreizimmerwohnung, aber auch wirklich jetzt nur Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Toilette auf dem Flur, also kein Badezimmer. Und dann eben halt war das eher Bett im Schlafzimmer und die Kinderbetten drumherum. Ach so, wie viele Kinder wart ihr? Drei. Drei Kinder, das ist aber dann wirklich alles sehr, sehr arm und beengt gewesen. Was heißt arm? Ja, wir als Kinder haben es nicht empfunden als arm. Mhm. Na ja, gut, aber es war auch damals, sag ich mal, in den 60er Jahren natürlich diese Wohnungsnot oder natürlich, sowas. Natürlich, ja, klar. Als junges Ehepaar haben sie dann noch gefahren. Und wie lange habt ihr, dein Geschwister und du, wie lange habt ihr in diesem Zimmer, bis zu welchem Alter geschlafen, im elterlichen Schlafzimmer? Ich denke mir, bis zur Scheidung, das war dann, also ich bis drei, also nur ich muss dazu okay, auch sagen. Okay, na gut, dann hast du ja nicht so viel mitgegeben. Du bist drei, bist du da im dritten Lebensjahr. Ja, bis zu meinem dritten Lebensjahr. Nur eben, ich habe auch keine Erinnerung an das ganze Thema. Ach so. Also ich kenne das nur aus Erzählungen von meiner Schwester. Und wie lange hat deine Schwester da drin geschlafen? Nein, ich kann nur das aus Erzählungen, also ich habe keine Erinnerung an diese Szene. Nein, ich verstehe schon, aber ich fragte, wie lange deine Schwester in dem elterlichen Schlafzimmer geschlafen hat, bis zu welchem Alter? Bis 4,5. Mein Bruder eben halt bis 6,5. Ach so, es gibt auch noch einen Bruder. Ja, drei Geschwister. Ja, genau, hast du ja auch gesagt vorhin. Jetzt hat die Schwester hat das erzählt. Ja. Du hast es nie mitbekommen. Ich habe keine Erinnerungen dran. Ich weiß aber, dass ich dabei war. Hast du denn sonst später in deinem Leben, als du dann Jugendliche warst, in Sachen Sexualitäten irgendwas Merkwürdiges oder Unangenehmes erlebt? Nein. Also würde ich jetzt behaupten, nein. Also... Ich hatte wohl mit 16 einen guten Freund und das wäre das Deckelchen auf das Töpfchen gewesen, aber er hat sich dann nach 5 Jahren geoutet. Also er ist schwul. Ja. Aber dann wurdest du ein bisschen älter, Jugendliche, junge, erwachsene Frau. Ja. Warst du nie mal verliebt in jemanden? Nein, also richtig verliebt nicht. Nein, war nie der Fall. Auch nicht so heimlich irgendwie geschwärmt vor einem Jungen? Ja gut, wenn man jemanden gesehen hat und so, dachte man auch, das könnte es ja doch werden, aber ist da nie weitergekommen, weil ich auch im Prinzip, wenn ich merke, es geht in die, sag ich mal, in eine weitere Kennenlernphase, dass ich dann auch abblocke. Ach so. Ah, das heißt, du hast nicht nur in Sachen Sexualität bist du auf die Distanz gegangen, ja, sondern auch schon am Anfang, wenn es so in die Nähe, ja, einer Verbindung vielleicht gegangen wäre. Ja. Mhm. Und das erschreckt mich eigentlich schon. Ja, wenn du überhaupt zu Sexualität das Wort zuhörst, was empfindest du? Ja gut, ich sag mal so, ich kann mich, also sagt man mir jedenfalls nach, dass ich mich ganz gut über solche Themen auch unterhalten kann, ohne jetzt irgendwie ins großartige Gegigel auszubrechen, aber eben halt, wenn es an meine eigene Sexualität geht, ist es mit Scham behaftet und... Auch mit Angst, komm, Angst oder Ekel? Nein, Ekel nicht. Angst im Prinzip, die Erwartungen nicht erfüllen zu können oder Angst, verletzt zu werden, ja, aber Ekel nein. Ja. Wie sieht es mit der Sexualität mit dir selbst aus? Nein. Gab es auch nie? Nein. Das heißt, du hast noch nie einen Orgasmus erlebt? Nein. Du weißt nicht, was das ist? Nein. Hm. Wie kommt das? Warst du nicht neugierig irgendwann und hast so für dich gedacht, ich versuche das, ich probiere das mal aus? Für dich ganz allein? Ich habe mal gedacht oder irgendwie versucht, aber ist irgendwie dann doch, habe ich dann doch mehr oder weniger abgebrochen, weil es irgendwie dann doch irgendwie auch selbst bei mir selbst mit Scham behaftet ist. Mhm. Selbst bei dir, wenn du mit dir alleine bist, schämst, ja, du dich vor dir selbst quasi. Ja. Mhm. Abgesehen davon, dass es da wohl schlimme Dinge gab in dem elterlichen, mhm, Schlafzimmer, wurdet ihr in Sachen Sexualität auch sehr verklemmt aufgezogen und erzogen? Also Sexualität war eigentlich nie ein Thema bei uns in der Familie. Ja, das war so die Zeit auch, ne? Bei vielen, genau, Familien, genau, ja. Gab es denn dann mal zumindest Phasen, wo du eine Sehnsucht nach Nähe, vielleicht nach Zärtlichkeit hattest? Ja, also wie gesagt, das hatte ich mit meinem Freund, also was der mir in den 5 Jahren gegeben hat, das hatte ich vorher auch nie erlebt. Also ich konnte dem blind vertrauen, das war eine Verbindung, das war, wir haben uns ohne Worte verstanden, mhm, also aber mehr als Anlehnung ist ja nicht passiert. Mhm. Gut, da warst du ja noch sehr jung, als du mit dem Freund in Verbindung warst. Mhm. Und später keine Sehnsucht mal in Arm genommen zu werden, jemanden doch zu streicheln. Deswegen habe ich auch diesen Anruf gestartet, weil ich merke, dass ich funktioniere, aber eben halt, mhm, das ist, was mir fehlt. Gab es denn von Seiten deiner Eltern, vielleicht von Seiten deiner Mutter, Zärtlichkeit dir gegenüber? Kennst du das, wenn man zärtlich zu dir ist? Das kenne ich schon, aber jetzt nur nicht so im Extremmaße. Ja. Weißt du was über die Sexualität deiner Geschwister? Ist das ähnlich wie bei dir? Nein, also meine Schwester hat wohl Beziehungen und wir haben uns auch schon des Öfteren darüber unterhalten. Sie hat auch 3 Kinder und, mhm, also bei ihr, also sie sieht es als Erfüllung an. Ja, bei meinem Bruder spreche ich solche Dinge weniger durch, aber er hat auch eine längere Beziehung gehabt. Mhm. Und also ist das mehr fokussiert auf dich, diese, ja, diese Problematik? Ja. Ich meine, man muss ja dann alles immer in Erwägung ziehen. Hast du mal darüber nachgedacht, ob du vielleicht gar nicht auf Männer stehst, sondern auf Frauen? Habe ich auch schon überlegt, aber ich habe es für mich eigentlich abgehakt. Mhm. Mhm. Also, dass ich wirklich heterosexuell bin. Also wenn, dann geht es in die Richtung. Wenn überhaupt eine Sehnsucht, dann in die Richtung. Ja. Du bist du 45, ja, hast du das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren, vielleicht das aber auch dein Anruf jetzt heute Abend bei uns, mhm, dass sich das verschlimmert hat, die Sehnsucht, oder verstärkt hat, die Sehnsucht? Ja, also denke ich mir ja. Dass also ich dann schon jetzt, wie gesagt, merke eigentlich, dass mir was fehlt. Also, mhm, zumindest auch eben halt jemanden zum Anlehnen, dem man auch mal Probleme besprechen kann und. Ja. Was ja nicht einseitig sein soll, sondern auch, genau, oder auch das Gefühl, gebraucht zu werden. Genau. Das fängt da an und geht, mhm, natürlich auch durchaus in bis zu einer sexuellen Erfahrung eventuell. Mhm. Was ja sicher auch sehr schön wäre, wenn die Möglichkeit bestünde, dass du das mal erleben kannst. Mhm. Ich vermute, dass du alleine lebst. Ja. Und bist du berufstätig? Ja. Ja. Wie lebst du so in deiner Freizeit? Was machst du? Ja, so jetzt, also habe ich zwei Vorabende mit Kursen belegt und dann eben halt, gut, nur mal treffe ich mich ab und zu mit einer Freundin von mir. Mhm. Aber ansonsten ist es jetzt im Moment recht eingeschlafen, was so rausgehen. So früher ist es dann doch das Öfteren gewesen, ja, dass man rausgegangen ist. Also dass man auch dann, sag ich mal, um 4 Uhr morgens nach Hause gekommen ist oder was weiß ich. Also nur jetzt in der letzten Zeit ist es eigentlich recht eingeschlafen. Es wird auch einsamer. Ja. So generell das Leben. Das ist der Beruf und dann zu Hause bist du dann doch oft allein und ja, beschäftigst dich dann mit dir selbst. Mhm. Mhm. Stefanie, du hast ja gerade nur am Anfang gesagt, es kann vielleicht sein, dass es zusammenhängt mit dem, was du da in dem Schlafzimmer mehr oder weniger bewusst mitbekommen hast. Mhm. Es kann ja wirklich sein, dass das ja der Fall ist. So, du hast eine Vermutung, wo die Ursachen sind, ja, und du hast ein Bedürfnis, offensichtlich ein starkes Bedürfnis, dass sich das ändert. Mhm. Jetzt hast du viele Jahrzehnte das nicht alleine geschafft, aus dieser Ummauerung auszubrechen. Ja, dazu muss ich auch noch sagen, ich bin, was ist Sache und ich nicht vereinfacht, ich bin seit 2000 psychisch erkrankt, mhm, Angstzustände, Paniken und gut, okay, das wird medikamentös eingestellt. Ich habe auch schon 2 Therapien hinter mir. Hast du in diesen Therapien auch über dieses Problem gesprochen? Über Sexualität, nein. Ich habe nur eben halt die Kindheitserinnerungen erzählt, und mhm, aber auch mehr nicht. Weiß eigentlich jemand von diesem Geheimnis, außer deiner Schwester, dass du noch nie sexuell erfahren? Nein. Nein, das weiß keiner. Mhm. Ich würde dir raten, oder ich rate dir, Stefanie, Du hast ja schon psychologische Erfahrung und therapeutische Erfahrung, mhm, sagst du. Ich glaube, dass es nur über den Weg zu knacken ist, das Problem. Ich rate dir dringend eine Therapie, die sich genau mit dieser Problematik beschäftigt. Damit du Klarheit über dein Leben bekommst. Damit vielleicht einiges herausgeholt wird, was da los ist und wie die Verstrickungen sind. Ich vermute mal, ich weiß es nicht, vermute, dass du dann den Schritt alleine auch rausgehen kannst, auf Menschen zu, auf Männer zu. Hm. Ja, nur eben, ich habe eigentlich das jetzt abgeschlossen mit Therapien, weil die eine ist noch nicht ganz beendet und ich werde jetzt auch demnächst keine mehr kriegen oder bewilligt bekommen und... Ach so, das ist natürlich eine dumme Sache. Hm. Also die Krankenkassen machen da ja nicht mit. Mhm. Gut, dann wäre vielleicht der Schritt, dass du zunächst mal noch vielleicht vorab nach unserem Gespräch jetzt nochmal zu einer Beratungsstelle gehst, zu einer Sexualberatungsstelle. Mhm. Vielleicht können die dich so ein bisschen lotsen. Ich, ja. Also ich möchte schon darauf hinaus, dass du von außen noch etwas Hilfe bekommst, etwas, mhm, Unterstützung. Denn du willst es ja. Und ja, wenn du eine Hilfestellung bekommst, ist es gut. Mhm. Wir machen uns jetzt mal schlau. Das heißt, meine Psychologin ruft dich an und wird dir noch die eine oder andere Beratungsstelle an die Hand geben. Und sicherlich werden die Leute dort dir auch noch ein bisschen einen Hinweis geben können. Mhm. Nee, ist gut. Ich wünsche dir alles Gute und ja, würde mich sehr freuen, wenn es dann ein bisschen vorangeht in dieser Ja, Woche. Gut. Alles Gute, Stefanie. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Thomas. Thomas ist 41. Guten Morgen, Thomas. Hallo. Hallo, Thomas. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um verlassene Orte, also verlassene Hotels, stillgelegte Hotels, Krankenhäuser, und Kurkliniken. Ich habe da eine Truppe mit 3 Kumpels und da gehen wir so einmal im Monat in so Krankenhäuser rein, Kurkliniken, aber auch Hotels. Also die verlassen sind, die leer stehen? Ja. Da gehst du mit einigen Kumpels in diese leerstehende Klinik? Ja. Und warum? Das ist eine eigenartige Mischung aus Gruselkick und aber auch die Faszination am allmählichen Verfallen der Bausubstanz. Also, ich will dir sagen, so ein ganz kleines bisschen kann ich das nachvollziehen, wenn man in ein verlassenes Krankenhaus geht. Ich weiß auch gar nicht warum. Das stelle ich mir auch etwas gruselig vor, ja? Ja. Bei einem Hotel weniger. Oder bei einer Kurklinik, aber beim Krankenhaus ja. Dann geht ihr wahrscheinlich auch noch in die Keller, wo die Leichen früher aufbewahrt wurden. Teilweise auch, wenn wir Mut genug haben. Als Mutprobe? Ja. Das ist ja ein kurioses Hobby. 3 Leute seid ihr? Ja, mit mir insgesamt 4. 4 Leute. Ja, beschreibt mal dann, zu welcher Tageszeit geht ihr da rein? Entweder am Tage, da ist es sehr einfach, oder zu Abend- oder Nachtdämmerung. Dann ist es natürlich noch gruseliger. Ja. Ihr müsst dann noch irgendwelche Zäune überwinden, denn die. Ja. Ne, das ist ja. Also ihr geht aber ja illegal rein, so muss man es ja sagen. Wir gehen ja meistens nicht illegal, wir versuchen immer Besitzer oder Betreiber des Geländes oder der Gebäude ausfindig zu machen und uns da eine Genehmigung zu holen. Das ist ja ganz offiziell. Also, und ihr bekommt auch die Genehmigung? Meistens. Das ist ja schräg. So, beschreib mal. Und dann geht ihr jetzt, nehmen wir mal an, es ist Nacht und ihr geht in ein altes, verlassenes Krankenhaus. Wie habe ich mir das vorzustellen? Also wir hatten da neulich so einen Fall in so einem Krankenhaus und da waren wir im ersten Stock und da kommen urplötzlich waren da irgendwelche unerklärliche Geräusche, so Poltern und auch Schritte. Und wenn ich mich schon nicht getäuscht habe, waren das auch Stimmen. Aha, vielleicht der Nachtwächter? Nee, aber wir sind dann hoch und da war alles verschwunden. Mhm. Nichts mehr. Also in der Tat passieren da etwas gruselige Sachen. Es ist nicht nur die gruselige Atmo, sondern es fällt auch was vor. Ja. Bleibt ihr Jungs denn, sind die Männer in deinem Alter ungefähr? Ja, auch so um die 40, also auch unter 40, so 35, ja. Ja, bleibt ihr dann zusammen oder verteilt ihr euch in dem Haus? Zusammen, ja. Wenn es jetzt dunkel ist, dann da ist ja kein Licht mehr. Also wir haben immer solche wie im Bergbau so Grubenlampe, ach so, und Taschenlampe, also wir sind schon relativ gut ausgestattet. Gut, jetzt hat's bei dem einen Mal gab es Schritte und ihr habt da was gehört. Ja. Wenn aber ihr es nichts hört, was macht ihr denn dann in dem Krankenhaus? Wie gesagt, dieser Gruselkick, aber auch, ich möchte aber da auch eine gewisse Kritik am Gesundheitswesen in Deutschland anbringen. Oh. Wie kann es sein, dass eine Klinik meinetwegen mit 200 Betten die mal drin waren, dass das jetzt leer steht und wer weiß wie lange. Das kann ja wohl nicht sein. Okay, das können wir jetzt nicht so beurteilen, aber da magst du vielleicht recht haben. Ja. Aber meine Frage war gewesen, was ihr da macht in der Klinik? So alle Räume durchgehen und die Patientenzimmer, Schwesternzimmer, OPs. Wir haben teilweise da noch komplette Röntgenapparate gesehen. Mhm. Was normalerweise auch nicht sein darf. Wie sieht denn so ein verlassener OP aus? Je nachdem, nach dem Zeitraum des Leerstandes, der kann auch relativ schon schnell gruselig aussehen, wenn an dem Gebäude also Fenster kaputt gemacht worden sind und da irgendwie die Witterung reinkam. Ja, ja. Ist denn sind die OP-Tische dann noch da? Oder sind die abgebaut? Die waren immer teilweise weg oder waren teilweise sogar noch da und auch irgendwelche Tinkturenflaschen mit irgendwelchen Chemikalien. Ach so, das, sogar sowas noch. Sogar das noch. Ein sonderbares Hobby. Wie lange machst du denn das schon? Wir machen das jetzt so 4 Jahre. Ja. Und wie oft so im Monat? So einmal im Monat. Einmal im Monat? Entweder hessenweit, aber auch deutschlandweit. Ich wollte mich gerade sagen, so ich wüsste jetzt gar nicht ad hoc hier im Kölner Raum, wo hier ein Krankenhaus leer steht, da muss man doch schon suchen. Also wenn man auf YouTube geht und da muss man eigentlich nur verlassene Orte angeben, auch verlassene Krankenhäuser. Ach so, Dann reicht. In der Weg gibt's auch einige. Ja, das glaube ich schon. Ja. Ich wollte damit nur sagen, dass du dann von deinem Ort, wo du wohnst, dann, du hast es ja auch gesagt, ihr geht bundesweit dann raus und kostet ja auch Kohle. Da muss man hinfahren, da muss man vielleicht irgendwo übernachten. Weil das ist ja meistens, wir machen das ja meistens nur einmal im Monat oder den einen Monat über den anderen Monat. Ja. Also so oft auch nicht. Bist du verheiratet? Nee, ich bin total ungebunden. Ungebunden. Ich wollte gerade sagen, was sagt deine Frau dazu, dass der Thomas nachts in alten Krankenhäusern Frau wird jetzt wahrscheinlich nicht mitmachen, dieses schon eigenartige und gruselige Hobby. Und wie habt ihr vier Männer euch gefunden? Es klingt verrückt, aber über YouTube. Ja, das klingt gar nicht so verrückt. Das ist ja alles heute möglich. Ein sonderbares Hobby. Da geht Thomas mit seinen Kumpels in alte Krankenhäuser oder alte Hotels und lässt sich gruseln. Und das nächste Objekt, das ist bei uns in einer angrenzenden Region von Hessen, von Südhessen, im Pfälzer Wald. Mhm. Das nennt sich das Hotel zur Teufelsmühle. Und da geht's demnächst hin? Ja. Das ist ja das nächste Ziel? Ja. Na, dann wünsche ich gruseliges Erleben in dem Hotel zur Teufelsmühle, heißt das? Ja. Was es alles gibt, Thomas, danke, dass du uns dein kurioses Hobby erzählt hast. Okay. Vielen, vielen Dank, alles Gute. Jo, tschüss. Dir und deinen Jungs. Tschüss, ciao. So, 1.31 Uhr haben wir. Thema nächste Woche. Nächste Woche heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Glaube. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die einen besonders starken Glauben haben, egal aus welcher Richtung, also christlich, muslimisch, jüdisch oder vielleicht gehört ihr auch einer kleinen Gruppierung an, die man Sekte nennt. Und ich möchte natürlich auch sehr gerne mit Atheisten reden, die also davon überhaupt gar nichts halten, die das als Humbug empfinden, die nicht an Gott glauben. Und die Glauben grundsätzlich ablehnen. Und mit all den vielen Schattierungen, es gibt Pantheisten und was es alles gibt, können wir nächste Woche drüber reden. Also das große Thema Glauben, nächste Woche, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch doch schon mal an unter domian@wdr.de oder meldet euch natürlich dann nächste Woche vor der Sendung ab 0 Uhr bei uns. Thema Glauben, das ist das Hauptthema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, jetzt geht's weiter mit unserer freien Themennacht. Hier ist Carmen und Carmen ist 52. Hallo Carmen. Hallo. Hallo Carmen. So. So. Zu mir sagt man, ich sei ein Freak. Bitte? Weil ich habe eine Katze gehabt und die habe ich noch nicht mal so lang gehabt. Echt nur ein oder eineinhalb Jahre so. Ja. Und ich habe die eingefroren. Wie bitte? Du hast deine Katze eingefroren? Die habe ich eingefroren. Wie bitte? Ja, und da Moment, langsam. Du hast die. Ist die Katze nach anderthalb Jahren gestorben oder wie? Ja, also das war so. Also mein Hund, der hat immer so, der Katze, also auf jeden Fall, der Hund hat die Katze gebracht, im Maul so reingebracht, so eine kleine Katze. Ne? Und dann habe ich die gehabt und der Hund hat ja so die Katze so, aber ich nehme an, weil die hat ein bisschen so geröchelt, deswegen hieß die auch Schnorchel, weil sie so geschnorchelt hat, ein bisschen mit der Atemwege. So. Ja, und dann ist die Katze gestorben, oder was? Und dann irgendwann, ja, aber wir haben sie schon so ein oder eineinhalb Jahre oder so irgendwo gehabt, weiß jetzt nicht so genau, und dann ist die gestorben. Und ich habe die Katze so geliebt. Nochmal eine Frage, woran, das war ja eine relativ kleine Katze, eine junge Katze, ne? Das war eine sehr junge Katze, aber nach ein oder eineinhalb Jahren war sie halt schon so ausgewachsen, gell? Ja gut, aber dann ist ja noch nicht alt. Wenn aber auch noch eine Junge. Genau. Und an was ist sie dann gestorben? Ich weiß nicht, an was die gestorben ist. Sie war dann einfach tot? Nein, das war so, die hat dann also mal mehr gerüchelt des Nächtens. Und dann dachte ich, ja, da muss ich dann am nächsten Tag zum Tierarzt, aber dann war sie ja morgens tot. Ach. So, und jetzt? Das war ganz schlimm für mich. Ja. Und dann habe ich sie da so noch gehabt und da habe sie noch so gestreichelt und so. Und habe gesagt, ja, ich kann das überhaupt nicht ertragen. Und dann habe ich die in so eine Schachtel. Also kannst du dir vorstellen, wie so Schuhkarton. Ein bisschen größer. Ja. Und da habe ich die reingelegt, so ganz schön. Und dann habe ich sie bei mir draußen in die Gefriertruhe. Neben den Würstchen. Ja, Würstchen haben wir jetzt nicht gerade drin, aber neben Dinge, die wollen wir essen, das stimmt schon. Und da liegt diese Katze jetzt wie lange drin? Ja, so dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre liegt die. Ja, mein Mann isst da nichts mehr von da draußen, wa? Aber ich verstehe das nicht, ist da sowieso eingefroren. Da geht da nichts über. Gehst du denn manchmal hin und machst die Schachtel auf und guckst? Ich hol die öfter mal rein. Und da hole ich die mir und dann lege ich sie mir so und dann mache ich den Deckel auf. Ach Carmen, was machst du da? Das ist doch ekelhaft. Ich sag dir das, ich bin irgendwo ein Freak und nicht mal ganz normal. Das ist nicht, und dann mache ich den Deckel auf und da warte ich so 5 Minuten oder so 10 Minuten. Und dann ist das Fell, wenn ich da ein bisschen so drüber streiche, damit das Fell nicht mehr so die Eiskristalle hab. Und dann streichle ich die Katze so und ein paar Minuten. Und dann geht so. Die wieder in die Kühltruhe. Und dann mache ich wieder zu und tue sie wieder Es ist doch eklig. Es ist auch nicht natürlich, sowas zu machen. Ich weiß. Warum beerdigst du die Katze nicht? Hast du einen Garten? Ja, habe ich. Ich habe einen großen Garten und ich habe so viele Katzen und Zeug beerdigt, weil ich habe da viele so wilde Katzen und alles da. Aber diese Katze, die liebe ich so sehr, die möchte ich nicht hergeben und nicht mehr beerdigen. Ja, aber das ist doch pervers. Ich weiß. Der Tod gehört auch bei den Tieren mit zum Leben und dann muss man sich... Bei der Katze kann ich nicht damit umgehen. Ich hatte auch mal einen Hund. Da habe ich vor, so geliebt. Und den habe ich dann, ja gut, aber das habe ich dann nicht so gemacht, so getrieben. Den habe ich da in gegeben, wo man den dann, so verbrannt hat. Ja, Krematorium. Und dann habe ich den in der Urne und den habe ich auch im Wohnzimmer stehen. Naja, okay, das ist ja doch was anderes. Wenn du die Katze verbrennen würdest. Aber ich liebe die Katze so, ich mag die einfach nicht hergeben. Du hast einen Mann, hab ich gerade gehört. Ja. Und der sagt, ich hätte sie nicht mehr alle. Das möchte ich jetzt nicht so klar und so böse ausdrücken. Du wirst das natürlich auch so unterschreiben, da bin ich mir sicher. Carmen, es schaudert. Ich schaudere mich, wenn ich das höre. Und ich finde es auch wirklich ein bisschen pervers. Ich weiß schon. Weißt du, man würde das hier mit einem geliebten Menschen auch nicht sowas machen. Das ist doch grauenhaft. Warum nicht? Ach, okay, hör mal auf. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, aber ich glaube, ich würde es nicht grauenhaft finden. Es gehört auch dazu, wenn der Tod eingetreten ist, dass man ein Tier, einen Menschen, dass man loslässt. Ja, man sollte ihm seine Ruhe gönnen, gell? Ja. Also ich weiß es nicht. Ich kann mich einfach nicht von der Katze trennen. Die war fast weiß und ganz klein bisschen rot gesprinkelt am Gesicht. Fast weiß. Ich liebe diese Katze. Ich glaube, wenn ich dein Mann wäre, würde ich mich von dir trennen, wenn du so drauf wärst. Was? Du wirst dich trennen? Ja, allerdings. Also wegen sowas? Na, das ist ja vielleicht ein Jetzt hör mal auf! So schlimm ist es dann auch nicht, dass man sich da trennen muss von jemand, oder? Na, also der Haussegen würde bei uns schief hängen, sagen wir so. Ja, sagen wir so. Das kann ja wohl sein. Aber dass man sich trennt deswegen, das... Also, ich würde mal sagen, du hast uns eine kleine perverse Geschichte erzählt. Ja. Ne, das wolltest du mal erzählen, dass es sowas auch gibt. Genau, ne? Und das wollte ich jetzt mal sagen. Und weil ich denke, so schlimm ist es nicht. Und jeder andere denkt, das ist richtig krank und pervers. Und deswegen wollte ich das mal jetzt am Fernsehen erzählen. Es ist schlimm. Gönn der Katze ihren Frieden und ihre Ruhe. Lass sie schön würdevoll verbrennen in einem Krematorium. Stell die Asche von mir aus in dein Wohnzimmer, in eine kleine schöne Urne. Und dann kannst du sie weiter ehren. Ich dachte, also so schlimm ist es nicht. Aber du meinst schon so schlimm. Ja, ich muss es leider so klar ausdrücken, Carmen. Oh ja, gut. Ja, aber ich muss mir das überlegen. Ja, da muss ich erstmal noch damit zurechtkommen. Gut. Vielleicht war das jetzt ein Anfang, das Gespräch mit uns. Ja, muss ich damit zurechtkommen. Okay. Da muss ich auch überlegen, gell. Ich danke dir für die Anrufung. Aber danke, dass alles ich Gute. Mit dir hab reden können, sehr gell? Gerne, sehr gerne. Tschüss, Carmen. Ciao. Tschüss. Sowas haben wir noch nie gehört, ne? Noch niemals. Dass jemand ein Tier einfriert und es dann immer wieder rausholt und es sich anguckt. Uah. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Andreas, 49, guten Morgen. Hallo. Andreas, bitte den Ton vom Fernseher wegschalten. So. Erledigt. Über was reden wir beide, Andreas? Über Jack Daniels. Über was? Über Jack Daniels. Über Jack Daniels? So komisch das auch klingt. Über Whisky? Ja, über Whisky. Okay, warum nicht? Ich hatte eure Nach einer eingefrorenen Katze rede ich gerade auch über Jack Daniels. Wollte ich gerade sagen. Also ich habe ja mitgehört und muss mich aus dem Paralleluniversum da auch erstmal wieder ein bisschen jetzt auf die Sache konzentrieren. Also ich habe Tränen gelacht gerade, muss ich ehrlich zugeben. Ja, aber kurze Frage, bevor wir jetzt zu deinem Thema kommen. Na klar. Wie findest du das? Was die Carmen gerade erzählt hat, wie findest du das? Ja gut, wie du schon sagtest, absolut pervers. Eindeutig, ne? Eindeutig. Also ohne... Keine Diskussion, ne? Nein, überhaupt nicht, Nein. gar nicht. Ja. Ich meine, ich musste lachen, aber wahrscheinlich, weil es auch so total absurd ist. Mhm. Ja, genau. Also sowas habe ich auch noch nicht gehört. Und ne? Ja. Naja, gut. So, jetzt aber zu dir und zum Whisky. Ja, richtig. Ich hatte eure Sendung, ich glaube, Mitte der Woche, es ging um Hardcore-Fans, glaube ich. Genau, gesehen. Extreme Fans, das war genau, unser Thema. Genau, und da war ich dann halt mit der Redaktion kurz in Kontakt, weil, wie gesagt, das liegt mir, meine Geschichte liegt mir da, lacht mir oder kam mir da so hoch und liegt mir auch ein bisschen am Herzen, weil ich werde halt immer damit, ich sammle halt, also habe die Sammelgen schon von Kindesbeinen an, ich habe immer irgendwas gesammelt und ich bin zu Jack Daniels gekommen. Das war so vor circa 20 Jahren, weil ich einfach kein Bier mache und auch nichts anderes. Also Alkoholwein stand nie so auf meinem Einkaufszettel und weil ich ihn auch nicht vertragen habe. Und dann habe ich irgendwann mal am Abend dann mehrere Jack Daniels getrunken und was auch jeder andere Sammler, mit dem ich in Kontakt bin, sagt, ist einfach, dass es einem am nächsten Tag gut geht. Also ich will jetzt hier keine Werbung für Alkohol machen oder sonst, ganz im Gegenteil. Also aber du bist da schon so wie ein Weinkenner, bist du ein Genussmensch in Sachen Whisky? Jein, weil jeder, der ein bisschen über Genuss von Whisky redet, der wird Jack Daniels sicher nicht ganz oben auf der Rangliste haben. Kann ich also gar nicht so mitreden, weil ich kein Whisky-Trinker bin. War ich auch nie. Und dann, aber wie gesagt, das war dieser Feldversuch dann mit dem ganzen Abend Jack Daniels und Cola dann auch getrunken, weil pur ist es wahrlich nicht der richtige Whisky, da gibt es bessere Four Roses oder sonst irgendetwas. Aber das hatte mich dann halt so gewundert. Mir ging es am Dienstag toll und dann hatte ich halt diesen Jack Daniels, war dann auf meiner positiven Bilanzseite. Ne? Mhm. Ich mochte das und gefiel mir auch nicht. Ich bin Stones-Fan und wie gesagt, Keith Richard dann immer mit 14, 15 auf der Bühne immer die schwarze Flasche neben sich stehen, ne? Und das Ganze fand ich dann toll und bin damals viel gereist und habe mir halt so aus vielen Ländern dann immer so mal was mitgebracht, was ich in Deutschland nicht gesehen hatte. Hat dann so eine ganz schmale Vitrine voll und habe dann gedacht, ich habe eine wunderschöne, eine ganz tolle Sammlung. Das heißt, du bist ein wirklicher Extrem-Fan dieser Whisky-Sorte? Ja, geworden. Also die Leidenschaft hat dann wirklich zugenommen, indem ich dann auch gesehen habe, dass jedes Land quasi seine eigenen Sammelstücke hat. Also Sachen, die ich hier in Deutschland bekomme ich in keinem anderen Land. Also das heißt, du sammelst die Flaschen, du trinkst die gar nicht unbedingt. Richtig. Richtig. Wie viele Flaschen hast du mittlerweile? Also circa um die 600. Sechs. Das ist ja Wahnsinn. 600 Flaschen Whisky im Keller. Ja. Und kann man die schon mal aufmachen und probieren und wieder zumachen oder verfällt das dann? Nein, also das würde dann den Sammlerwert auch sofort zerstören. Ah, verstehe. Eine geöffnete Flasche ist quasi sofort, vielleicht noch 10-20% einer ungeöffneten Wert. Es zieht sich natürlich so weit hin, dass die ersten Glasflaschen 1895 rauskamen. Die haben ja einen irren Wert die schon. Die sind dann aber auch leer. Ach, die sind also, von 1895, also kenne ich keine volle. Das ist die erste volle, die mir so bekannt ist, kommt so aus 1905 in der Kante. Das ist so die erste, die ich in meinen Händen gehabt habe. Ach so, aber deine 600 Flaschen sind voll? Sind zu 90% voll. Zu 90% voll. Wie gesagt, die aus 1895, die bekommt man halt nur leer, wenn überhaupt. Dann ist schon die leere Flasche was Besonderes. Ja, absolut. Absolut. Hast du mal durchgerechnet, was für einen Wert du da im Keller liegen hast? Nee, weil ich gehe die Sache wirklich so an, dass ich ganz klein angefangen habe und auch nie diesen Gedanken hatte, irgendwas darzustellen oder was zu katalogisieren oder das war halt schön für mich, aber ich bin nicht so dann, dass ich jeden Artikel aufgeschrieben habe, wann gekauft, wo gekauft und wie teuer, weil es geht mir dabei wirklich nicht um den Wert. Das hat sich einfach im Laufe der 20 Jahre ergeben. Aber gehst du manchmal dann in den Keller und guckst dir die Flasche an und die Flasche und das schon? Ja. Ne, ich habe mein Büro dann auch mitten in meiner Sammlung drin und sitze dann quasi in meiner Sammlung. Und erklär mir doch mal bitte, ich meine, das ist immer schwer, wenn man irgendeine Leidenschaft hat, kann man das irgendwie kaum erklären, aber versuch's trotzdem mal. So die Faszination zu erklären, da vor 600 Whiskyflaschen zu sitzen und die anzugucken. Was ist die Faszination da? Die Faszination ist, dass hinter fast oder hinter sehr, sehr vielen Flaschen eine Geschichte steckt. Also eine entweder, mit dir, eine Geschichte mit dir, meinst du? Genau. Ach so, ja, eine Geschichte mit mir, wie ich die Flasche bekommen habe. Yeah. Wie gesagt, wir sind dann damals, darf ich noch einmal einen Schritt zurückgehen, dass wir ein bisschen deutlicher rauskommt. Wir sind dann, dann irgendwann Ende, 1997, glaube ich, habe ich dann Internetanschluss bekommen und dann durch Zufall durch in Google mal Jack Daniels eingegeben und dann bin ich dann durch Zufall bei eBay Amerika gelandet. In Deutschland gab es das noch gar nicht und habe mich dort mal angemeldet mit einer amerikanischen Adresse, die ich mir ausgedacht habe. Und da ging dann halt so die große Welt auf, dass ich dachte, okay, es gibt ja doch noch, also nicht nur mich, der so verrückt ist, sondern Tausende anderer Sammler. Und dann habe ich dann die erste deutsche Webseite geschrieben, weil mich die ganze Geschichte damals interessiert hat und wollte das einfach mal in Deutsch auch hinbringen, weil es gab es damals noch nicht. Gut, und dadurch bin ich dann in Kontakt mit so vielen deutschen, europäischen Sammlern gekommen, allein in Deutschland so um die 2000 weltweit. Ne? Also geht es weit in die Tausende. Es gibt in der Tat weltweit ganz viele Menschen, wie du sagst, die diese Flaschen sammeln. Ja, also aus aller Herren Länder. Und dann haben wir uns so ein bisschen organisiert und da ich so mit der Erste war, hat man halt die Kontakte nach Australien und so weiter geknüpft und wir haben das dann so gemacht, dass wir sogar jedes Jahr runterfahren. Also ich frage immer, wer hat Lust mitzukommen, dann fahren immer 20 bis 40 Verrückte aus ganz Europa runter und wir pilgern dann dahin. Und es ist halt so, dass man dort unten bei diesem Millionenkonzern ist sowas, was mir imponiert hat, war halt, als wir erstmal da waren. Also wir müssen dazu sagen, dass der Konzern sitzt in Australien. Nee, in Lynchburg in Tennessee. In Tennessee, achso. In Amerika. Okay. Und da ist das Stammhaus auch die Brauerei und dann sind wir hingefahren und wie gesagt, Milliarden gehört zum Braun-Forman-Konzern, Milliardenkonzern. Und ich habe mir dann damals so vorgestellt, wenn man mit so einer Fangruppe vielleicht mal nach Volkswagen fahren würde, ich sag mal, man käme vielleicht gerade zum Portier. Und was mich damals begeistert hat, also der oberste Boss, der wurde dann angerufen, hier sind ein paar Sammler aus Deutschland, der kam von seinem Feld runter, hat alles stehen und liegen lassen mit seinem Truck, den Hund hinten drauf und kam dann nur runter, um uns zu begrüßen. Und das war für mich so ein Ding, es ist ein bisschen was anderes als was man sonst. Ich verstehe, und wenn da hast du wahrscheinlich auch irgendeine Flasche mitgenommen oder bekommen und dann bist du woanders in der Welt und dann kaufst du dir da vielleicht eine und immer ist irgendeine kleine Geschichte dabei, ist wie ein Foto. Richtig. Im Kopf geht dann auf, wenn du die Flasche anguckst. Ich verstehe. Bist du denn durch dieses Sammeln der vollen Flaschen auch dazu gekommen, dass du doch noch mehr Whisky trinkst als früher? Nein. Also auf keinen Fall. Du bist weit entfernt von Alkoholwerbung machen zu wollen. Absolut. Alkohol gefährdet das überhaupt nicht. Überhaupt nicht, gar nicht. Und das zieht sich auch bei den Sammlern nicht so durch, weil viele, wenn die hören, oh Gott, 20, 30 Leute gehen, fahren 14 Tage nach Tennessee runter und fahren zu Jack Daniels, dann denkt jeder, oh Gott, das ist eine Sauftour. Die saufen sich aber entschuldige, aber das ist wirklich ganz dagegen. Es geht morgens um 8 und 9 Uhr los und bis abends spät. Wir fahren von einer Einladung zur nächsten. Also, wir werden also privat eingeladen und aber gehen. Man kann es wirklich ein bisschen vergleichen mit es gibt ja auch so Weinverrückte. Ja. Das sind ja auch wirklich keine Alkoholiker, die Spaß an allen Details haben, wie der Wein hergestellt wird, wie er angebaut wird und alles interessiert ihn. So ist es bei euch wahrscheinlich auch. Absolut. Wie lange kann man eigentlich eine Flasche aufbewahren? Also ungeöffnet und nicht der Sonne ausgesetzt würde ich jetzt bei diesem etwas preiswerteren Whisky circa 40 Jahre würde ich von ausgehen. Und ist dann der Whisky besonders gut nach 40 Jahren? Nein. Also sobald er in die Flasche abgefüllt ist, reift er nicht mehr nach. Das heißt also, dann ist auch Schluss. Die Qualität wird auf keinen Fall besser, eher schlechter. Ah, hätte ich das nicht gedacht. Das ist auch so bei mir, wenn halt so Verwandtschaft oder Bekannte kommen, die dann mein Hobby dann nicht so kennen, kommen natürlich bei mir rein und jeder hält mich für, gefährdet. Das ist wirklich das totale Gegenteil und das fand ich so faszinierend und halt auch, dass sich mein Freundeskreis also dadurch total geändert hat. Also der ist vollkommen anders geworden. Und ihr habt immer ein Gesprächsthema. Absolut. Jetzt hast du schon es geht dann wirklich, also Bekannte von uns haben dann geheiratet und dann, wenn ich Geburtstagfeier mache, so alle 2 Jahre, lade ich ein zu so einer Barbecue-Party, dann kommen wirklich Leute aus Amerika, aus Neuseeland, nur dafür dann hier runtergeflogen. Also es ist eine unwahrscheinliche Gemeinschaft, eine Family, sagen wir immer. Andreas, jetzt hast du schon 600 Flaschen und wahrscheinlich die völlig unterschiedlichsten und ungewöhnlichsten Flaschen. Gibt es eine Traumflasche noch, die du gerne mal hättest? Gibt es mit Sicherheit noch. Aber dann wird es auch, geht es auch in Bereiche, wo ich dann meiner Familie dann auch nicht mehr in die Augen gucken kann, wenn ich sowas kaufe. Weil die zu teuer würde. Ja, richtig. Was würde die so? Also, ne, Beispiel 10.000 Euro. 10.000 Euro. Mhm. Boah. Wie teuer war die teuerste Flasche, die du jetzt besitzt? Und die in meinem Besitz ist, würde ich taxieren, vielleicht maximal auf 5.000. Boah, aber das ist ja, das Ding, was kostet das Ding so im Laden? Kann man nicht im Laden kaufen, konnte man nicht im Laden kaufen. 5.000 ja. Euro für eine Whiskyflasche, ja, Wahnsinn. Das war eine Spezialabfüllung, die also hat auch eine ganz besondere Geschichte dann zu diesem Fass. Das ist das einzigste Fass, was also nicht in Lynchburg in Tennessee abgefüllt wurde. Ah ja, das ist die Geschichte dahinter. Und davon haben höchstens 20, 24 Flaschen überhaupt überlebt. Ne, und da hat man dann halt so, ne, so ein Highlight in seiner Sammlung. Ne, den Wert hat sie, das habe ich natürlich nicht dafür bezahlt. Ja. Aber für dich ist es natürlich was ganz Besonderes, diese Flasche. Natürlich, ich habe sie damals vom Chef geschenkt bekommen. Und ne, das war natürlich dann so im Nachhinein. Ja, ja. Ne? Lieber Andreas, das war ein sehr ungewöhnlicher Einblick in ein ungewöhnliches Hobby. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf und viel Spaß beim Sammeln weiterhin. Danke mich für das Gespräch. Tschüss, danke schön. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Sebastian und Alexandra. Stimmt das? Ja. Kann ich denn gleichzeitig mit euch reden oder musst du den Hörer hin und her geben? Ich müsste ihn hin und her geben, sonst wäre die Qualität, glaube ich, nicht so gut. Ich verstehe. Wie alt bist du, Sebastian? Ich bin 31 Jahre alt. 31 und die Alexandra ist 29. Die ist 30. 30? Genau, ja. So, ihr beiden habt mich angerufen. Genau, wir haben dich angerufen. Und zwar haben wir einen ziemlich krassen Schicksalsschlag hinter uns. Weißt, am Dienstag ist mein Sohn gestorben und meine Frau auch beinahe. Und also euer gemeinsamer Sohn ist gestorben? Genau, richtig. Im Bauch von der Mama, 2 Wochen vorm ausgerechneten Geburtstermin. Von Alexandra? Genau. Mhm. Was ist passiert? Warum? Die Plazenta hat sich plötzlich gelöst. Mhm. Und dadurch kam es zum Blutverlust und der Kurz ist nicht mehr versorgt worden. Und vorher war alles gut und die Schwangerschaft ist gut verlaufen? Die ist komplett gut verlaufen, außer vor 3 Wochen hat sie mal Blutung gekriegt, da war sie 1 Woche im Krankenhaus und hat Bettruhe, dann war auch wieder alles in Ordnung. Die haben wohl gesagt, dann wenn sie wieder zu Hause ist, soll sie sich schonen. Mhm. Daraufhin sind wir dann am nächsten Montag dann daraufhin zum Frauenarzt gefahren, weil ich sie betreuen wollte, halt von der Arbeit freistellen lassen wollte. Mhm. Er sagt, es war alles halb so schlimm, sie kann halt alles machen. Es wäre halt normal. Mhm. Daraufhin bin ich halt arbeiten gegangen und dann beim letzten Vorsorgeuntersuchung waren die Herztöne schwach. Mhm. Dann hat der Frauenarzt gesagt halt, ja, und dann heute irgendwann im Laufe des Tages sollte sie mal ins Krankenhaus, auch nochmal zur Nachkontrolle. Und ja, dann haben wir uns erstmal, sie hat noch 3 Kinder mit in die Beziehung gebracht. Mhm. Dann haben wir uns um die Betreuung gekümmert und sind dann ungefähr 2 Stunden später direkt ins Krankenhaus gefahren. Die Schwester hat uns hingefahren. Ja. Und als wir angekommen sind, waren keine Herztöne mehr da. Mhm. Daraufhin konnten wir uns halt aussuchen, ob sie es normal gebärt oder per Kaiserschnitt bekommt. Die Ärzte haben uns dazu geraten, es normal zu bekommen, weil es halt für die Frauen angenehmer ist. Mhm. Aber da war dann schon ganz klar, das Kind ist tot. Das Kind ist tot. Da hatte man keine Hoffnung, dass die Herztöne irgendwie überhört wurden oder so. Es war klar, das Kind ist tot. Ja, genau, das war klar. Es muss irgendwie 1/2 Stunde vorher oder so verstorben sein. Ungefähr. Sebastian. Daraufhin sollte sie, ja, Entschuldigung. Ja, vielleicht gibst du mir mal kurz, dann kann mir die Alexandra mal erzählen, wie sie das dann in dem Moment empfunden hat. Gibst du sie mir netterweise mal? Ja, klar. Wir unterhalten uns gleich weiter, ne? Hallo? Alexandra, hallo, grüß dich. Schön, dass wir uns unterhalten. Das ist ja eine sehr, sehr traurige Geschichte und etwas Schlimmes ist da passiert am Dienstag bei euch. Das tut mir sehr leid. Der Sebastian hat ja gerade schon geschildert, dass ihr dann ins Krankenhaus kamt und es waren keine Herztöne mehr zu hören. Als man dir das sagte, was hast du denn da empfunden? Ich wusste es schon vom Blick von den Ärzten, dass das nicht stimmt, weil auf einmal stand 3, 4 Ärzte da, machten Ultraschall und ein Arzt hat schon traurig geschaut und schon den Kopf genickt. Und da wusste ich schon, dass das Kind tot ist. Mhm. Und dann hast du das Kind auf normalem Wege zur Welt gebracht? Ich zuerst wollte es nicht, weil ich das voll krass finde, ein totes Kind aus mir rauszudrücken. Aber dann habe ich mich entschieden, dass ich das doch mache. Mhm. Und dann wollten sie mir ein PDA machen, dann wollte ich aufstehen und dann wurde ich ohnmächtig und dann auf einmal verlierte ich total viel Blut und dann haben sie den Notknopf gedrückt und nur noch mit mir in Not-OP gemacht. Hast du denn dann die Geburt mitbekommen? Nein, das nicht. Also Not-OP heißt, dann ist das Kind doch per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, aber ich habe dann so viel Blut verloren, dass sie mir dann auch die Gebärmutter rausnehmen mussten. Oh, das heißt, wäre ich auf dem Tisch auch gestorben. Das heißt, dass du jetzt auch keine Kinder mehr kriegen kannst? Nein, ich kann keine Kinder mehr kriegen. Mhm. Also ein hochdramatisches Geschehen. Dein Kind ist gestorben und auch du wärst fast gestorben. Genau. Am Dienstag, vor ein paar Tagen erst. Genau, wie geht es dir denn? Dienstag um 15 Uhr. Nun ist ja heute erst Freitag, also ein paar Tage erst vergangen. Wie geht's dir denn? Nicht gut. Morgen darf ich nach Hause und habe ein wenig Angst davor, weil wir das Kinderzimmer schon auch eingeräumt haben. Ach, du bist jetzt noch im Krankenhaus? Ja, genau. Ach so. Ich liege noch hier mit meinem Mann zusammen. Verstehe. Da durfte hier bleiben bei mir. Habt ihr denn euer verstorbenes Kind gesehen? Ja. Wo ich wieder vom Operationstisch wieder ins Zimmer kam, da hat dann die Schwester mir das Kind gebracht. Und heute haben wir es auch noch mal gesehen. Durfte mir es zum letzten Mal noch sehen, bevor der Beerdigung. Was für einen Eindruck hat das Kind gemacht auf dich und auf euch? Total irgendwie zufrieden. Zufrieden, es hat einen friedlichen Gesichtsausdruck. Ja. Das Einzige, was mich beruhigt, dass das Kind in meinem Bauch gestorben ist und nicht irgendwo ganz alleine. Es war bei dir, als es gestorben ist. Genau. Es ist in Frieden gestorben. Das kann man so sagen. Das stimmt wirklich. Hast du recht. Es war bei dir. Es hat auch keine Angst empfunden. Es war bei dir. Genau. Die Wärme hat er gespürt und so. Das ist das Einzige, was mich irgendwie beruhigt und nicht irgendwo in einem Zimmer gelegen ist und dann irgendwann verstorben, ganz alleine. Das finde ich auch einen tröstlichen Gedanken. Da hast du wirklich recht. Das stimmt. Ja, das ist das Einzige, was uns beruhigt. Jetzt hast du Angst, nach Hause zu kommen, weil da schon die Sachen vorbereitet waren für das Kleine. Genau. Das verstehe ich. Das ganze Kinderzimmer ist ja schon eingerichtet. Wann wird die Beerdigung sein? Am Mittwoch. Habt ihr dafür einen besonderen Plan, wie ihr das machen wollt? Ja, meine Kinder tun Fürbitten für das Kind vorlesen für den Jungen und dann wollten wir Luftballone auch aufsteigen lassen und ein Kreuz in halt an das Grab. Ja, das ist eine schwere Zeit jetzt. Ja, auf jeden Fall. Nun ist das seelisch extrem schwer. Wie geht es dir denn körperlich? Körperlich geht es mir gut, also sonst dürfte ich morgen nicht gehen, aber die Wunden verheilen. Du bist ja noch eine junge Frau von 30 Jahren. Wie ist denn das jetzt für dich, dass du keine Kinder mehr bekommen kannst? Schlimmer Gedanke. Also das mit den Gedanken kann ich mich irgendwie noch gar nicht zurechtfinden. Wir wollten unbedingt ein eigenes Kind. Wir hatten noch vor 4 Wochen geheiratet, extra darum auch, dass der Junge seinen Namen hat. Ja. Dann ist sie gestorben. Jetzt, mit all dem Unglück, muss man zumindest auch das Glück sagen, dass dein Leben gerettet wurde. Ja. Das ist schwer. Ja. Man kann sich dann natürlich in dem Sinne nicht so wirklich freuen. Natürlich freut man sich, aber du hast ja natürlich auf der anderen Seite immer das Unglück, auch dass dein Kind tot ist, vor Augen. Das ist ja auch völlig normal. Hast du denn, Alexandra und auch Sebastian, habt ihr denn in der Klinik da einen Ansprechpartner, einen Psychologen, einen Seelsorger, der sich ein bisschen mit euch unterhält und betreut? Ja, doch, wir haben schon jemand bekommen, wo wir heute schon geredet haben und so. Mhm. Die betreut uns auch weiter. Alexander, das tut mir sehr leid, meine Sendung ist jetzt gleich vorbei. Das heißt, wir müssen jetzt Schluss machen. Ich möchte dir von meiner Seite wirklich mein tiefes Mitleid und Mitgefühl aussprechen. Danke. Ich grüße mal sehr herzlich deinen netten Partner, den Sebastian. Und ich bitte dich aufzulegen, wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Okay, danke. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Heute Ansgar Machalitzki. Morgen, übermorgen ist Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.